Der antisemitische Hass sei auch deshalb besonders intensiv, erklärt der Historiker Gavin I. Langmuir, weil die Christen ihre eigenen Zweifel an Überzeugungen fürchteten, die für ihr Identitätsgefühl grundlegend waren. Zweifel, die sie weder bewusst zugeben noch unbewusst auslöschen konnten. Sie hassten die Juden, und das muss betont werden, weil sie Christen waren. Sie schufen und glaubten chimärische Fantasien über Juden, weil christliche Symbole, einschließlich Jude, in ihrer Religiosität sehr präsent waren und sie ihren Glauben an Christus bewahren wollten. Ihre Fantasien waren Ausdruck einer Art christlicher Religiosität, die zunächst nur von einigen wenigen Christen, bald aber von vielen geteilt wurde. Soweit es möglich ist, lassen sich die Fantasien auf bestimmte Orte und auf die irrationale Religiosität Einzelner zurückführen. Doch wenn einige irrationale Individuen diese chimärenhaften Vorstellungen schufen und andere sie trotz des Unglaubens vieler zu jener Zeit schnell attraktiv fanden, so glaubten bald viel mehr Christen an sie, nicht weil sie irrational waren, sondern weil sie dem vertrauten, was ihre Gesellschaft vermittelte. Obwohl die Autoritäten der katholischen Religion einige der Fantasien verurteilten, billigten sie andere ausdrücklich oder stillschweigend, und die Regierungen taten dasselbe. Die Fantasien fanden einen breiten gesellschaftlichen Ausdruck und wurden in die europäische Geschichtsschreibung, Literatur und Kunst aufgenommen. Sie wurden tief in die Mentalität von Millionen normalerweise rationaler Christen eingebettet. Im Spätmittelalter war es daher für viele, insbesondere für die weniger Gebildeten, sehr schwierig geworden, nicht an die Fantasien zu glauben. Infolgedessen waren viele Christen bereit, sich an der Ermordung tausender Juden zu beteiligen, weil sie Handlungen begangen hatten, die keinem Juden jemals nachgewiesen worden waren. Hier kommt alles zusammen, die Wirkmacht einer Erzählung, die das verunsicherte Narrative selbst dank Antagonisierung aufwertet und durch Diffusion und schnelle Überwindung der Schwellenwerte einen religiösen und brutalen Tribalismus kultiviert. Je mehr man als gläubiger Christ die Juden hasste, desto frommerer, besonderer Christ war man. Weshalb jede noch so absurde Fantasiegeschichte, die einem genau dies erlaubte, populär wurde. Im 14. Jahrhundert verbreitete sich im Zusammenhang mit der Pest, die für die Menschen rätselhaft wie tödlich war, die Behauptung, Juden würden Brunnen vergiften und die Seuche verursachen. Ausschlaggebend dafür, dass sich diese Legende verfestigte, waren Geständnisse, die am Genfer See von verhafteten Juden durch Folter erpresst wurden. Eines der Opfer erzählte unter Schmerzen, ein spanischer Jude und ein französischer Rabbiner hätten ein geheimes Mittel zur Brunnenvergiftung zusammengebraut und europaweit an Juden verschickt.